Yo. Yes. Niemand kann dir helfen, du bist ganz allein. Deine Probleme sind zu groß, dies ist kein Spaß wie im Tanzverein, du tanzt allein. Deine Freunde waren Fotzen, haben sich weggemacht. Und deine Freundin hat sich zum Abschied nochmal weggelacht. Deine Geschwister geben einen Fick auf dich. Dein Bruder brachte dich zum Kiffen, deine Schwester ist nun auf dem Strich. Dein Vater hat dich mies behandelt, deine Mutter war besoffen. Und dein Onkel hast du ab und zu im Shop getroffen. Deine Lehrer waren von Anfang an gegen dich. Deine Mitschüler haben gelacht, weil du broke warst und ekelig. Du hattest eine Hose, ein Pulli, ein paar Sneakers und zwei Rap-CDs, ABS und einmal Stiebers. Du warst stolz drauf und oft auf Jams. Und zu Hause kriegst du Schläge, weil dein Kopf laut denkt. Dein Vater wollte, dass du stempeln gehst, doch du wolltest nicht. Du wolltest Abi machen und studieren, Junge, heute nicht. Du bist geflogen von zu Hause und auch auf der Schule. Dein Glaube ist weg, du denkst, diese Welt ist eine Hure. Du hast Krise und verfluchst deine Geburt. Du wolltest ganz normal leben, doch das Leben wollte dein Spur. Was wäre, wenn jemand da gewesen wäre? Er hätte meinen Rücken gestärkt. Ein Freund, ein Leben zusammen stark, das hätte es damals nicht so erschwert. Doch ich stehe auf dem Ego. Ihr braucht den Ego-Fit, wenn euch heute nicht selbst feiert, dann seid ihr morgen nicht mehr dope und hip. Vor euch war es schon früher einfach gewesen. Ihr habt mit dem Finger geschnippt und der Wunsch von den Lippen wurde einfach abgelesen. Ich wollte nur die Anerkennung und ein Teil von euch sein. Anstelle bekam ich die dritte und blutige Wunde von den Stein. Ich musste immer runtergucken, runterschlucken, nichts mehr sagen, nicht mehr fragen, mein ganzes Leben so ertragen. Ihr wisst nicht, wie es ist, ein Stück Scheiße zu sein. Und eure Jordan und Nermix sah ich im Schaufenster schein. Ich war ein Window-Shopper, keine Freunde, kein Geld. Ich scheiß auf die Welt. Es hört sich komisch an, doch leider bittere Realität. Für mich gab's nie Anerkennung, doch dafür ist es zu spät. Ich riskier Kopf und Kragen, ich scheiß auf was sie sagen. Verticke meine E's und Pin plus Hartz wäre auch noch abzusahen. Ich lass es endlich raus und geb nen großen Fick auf die Welt. In diesem Leben wurde für mich jedoch kein Glück mehr bestellt. Du hast einen kleinen Bruder und eine Schwester. Beständig high und nicht da, als wäre jeden Tag dein letzter. Für dich ist jeden Tag Silvester, du willst nur vergessen. Dein kleiner Bruder ist dir scheißegal und du besessen. Du bist ziemlich früh in komische Kreise geraten. Hast mit Drogen die Scheiße ertragen, fühlst dich wie so Scheiße im Graben. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Ihr lässt keine Luft mehr zum Atmen. Hat mich mein Leben lang verraten und nirgendwo integriert und nirgendwo mal einbezogen. Als Randgruppe voll Eignis auf die Sorge wurde ich doch rausgezogen. Jetzt bekommt ihr jetzt doppelt von mir zurück. Ihr glaubt nicht, dass ich's tun werde, doch es fehlt nur noch ein Stück. Und es brennt mit mir durch, mein Hass killt meine Furcht. Keine Liebe zu empfinden ist wirklich nicht meine Schuld. Ich hab es halt wie man mit Fingern auf mich zeigt. Schaut euch selber an, bevor ihr meine Fehler gerade auf weiß. Wer im Glas aussieht, sollte mit Steinen doch niemals schmeißen. Und wer Glück im Leben hatte, sollte mir Dankbarkeit zeigen. Also lasst mich bitte, sonst werdet ihr es bereuen. Ich bin am Ende und werd den Schuss von der Waffe nicht mal bereuen. Bitte, bitte, geht, geht jetzt zum letzten Mal. Ach, scheiß drauf, es ist doch eh alles scheißegal.